Meine Damen und Herren, das Institut für Zeitgeschichte wurde 1949 gegründet. Die Gründungsgeschichte ist sehr kompliziert. Die Rechtsform hat das Institut seit 1950, seitdem ist sie eine öffentliche Stiftung von Bund und Ländern, finanziert zu 100% aus öffentlichen Mitteln. Es handelt sich hier um eine Form der Gemeinschaftsförderung mit Bund und Ländern gemäß Artikel 991b des Grundgesetzes, die alle in den deutschen Kollegen kennen, die sogenannte blaue Liste. Zusätzliche finanzielle Basis sind Drittmittel aus der Forschungsförderung verschiedener Institutionen, der VW-Stiftung, der DRW, der Stiftung und anderer. Das Institut hat einen Forschungs- und einen Publikationsauftrag für den gesamten Bereich der Zeitgeschichte, das heißt der deutschen und der europäischen Geschichte seit dem Ersten Weltkrieg. Die ursprüngliche Gründungsidee war eher politisch als wissenschaftlich. Sie bezog sich zunächst nur auf die nationalsozialistische Zeit, so hieß das Institut auch. Aber schon seit Beginn der 50er Jahre ist die Forschung und die sonstige Aktivität des Instituts auf alle Epochen der Zeitgeschichte seit dem Ersten Weltkrieg ausgedehnt worden. Das Institut hat seinen Hauptsitz in München, daneben zwei Außenstellen, eine in Bonn im Auswärtigen Amt, zur Publikation der Akten der auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland. Eine weitere ist im Aufbau in Potsdam. Schwerpunkt wird die Erforschung der SPZ- und DDR-Geschichte sein. Das Institut hat insgesamt knapp 80 Mitarbeiter, davon etwa 30 auf der Basis von Drittmittelfinanzierung befristeten Stellen und etwas über 30 unter den 80 sind Wissenschaftler. Daran sehen Sie, dass das Institut nicht alleine eine Forschung, sondern auch eine erhebliche Dienstleistungsaufgabe hat. Zu der Dienstleistungsaufgabe gehört die Bibliothek mit einer großen Zahl mehreren tausend jedes Jahr auswärtiger, darunter auch sehr viele ausländischer Benutzer. Es handelt sich im deutschen Rahmen sicher um die größte Spezialbibliothek mit ungefähr 140.000 Bänden zur deutschen und zur internationalen Zeitgeschichte. Der zweite Bereich der Dienstleistung, nicht nur für die Forschungsarbeit des Instituts, sondern für viele Kollegen aus dem In- und Ausland, die dorthin kommen und die Bestände benutzen, ist das Archiv. Es hat einen Schwerpunkt im nichtstaatlichen Schriftgut, allerdings auch in geringerem Maße staatliches Schriftgut. Schwerpunkte der archivarischen Sammlungen sind beispielsweise die Nürnberger Prozessakten, die sogenannten Omnibusakten, das heißt die Akten der amerikanischen Militärregierung. Hier handelt es sich um ein Drittel des Gesamtbestandes, der in den National Archives in Washington lagert und der auf 6 Millionen Blatt bzw. 100.000 Mikrofisch vorliegt und EDV-mäßig erschlossen ist. Schließlich gehören zum Archiv Nachlässe, sogenanntes parteiamtliches Schriftgut, Schwerpunkt. Einer der Schwerpunkte ist die NSDAP. Daneben gibt es andere Sammlungsaktivitäten, die heute relativ modisch sind, die es aber, als man damit begonnen hat, nicht waren, das sogenannte Zeugenschrifttum. So sind über etwa 3000 Personen der Zeitgeschichte seit den frühen 50er Jahren Dossiers angelegt worden. Zum Teil handelt es sich um gezielte Befragungsprotokolle und eingeschärfte Erklärungen und anderes mehr, die zum erheblichen Teil zum Zeitpunkt ihrer Entstehung als vertraulich galten und dann nach und nach zugänglich wurden. Die Bestände, Bibliothek und Archiv sind sehr intensiv erschlossen durch Schlagwortkataloge, aber auch zum Teil durch EDV-Erschließung. Ein dritter Bereich der Dienstleistungen sind die Gutachten. Die Gutachtungstätigkeit des Instituts hatte früher ein größeres Ausmaß als heute. Es handelt sich beispielsweise um die Gutachtung in den großen NS-Prozessen der 50er, 60er Jahre, unter anderem nämlich im Auschwitz-Prozess, wo der damalige Direktor Helmut Krausing einer der Gutachter war. Auch heute noch haben wir eine rege Gutachtungstätigkeit, das heißt auch Auskunft ersuchen staatlicher Stellen, Gerichte, aber auch von Privatpersonen oder anderen Institutionen. Schließlich der vierte Bereich, in dem sich die eigenen Arbeit des Instituts mit dem der Dienstleistung verbinden, sind die Publikationen von Quellen und von Darstellungen des Gesamtbereichs der Zeitgeschichte, das heißt ein nicht unerheblicher Teil der bisherigen Publikationen ist entstanden. Das gilt nicht für die großen Diakne-Editionen, aber für viele Monographien und kleinere Studien. Sie sind zum erheblichen Teil allerdings durch das Institut angeregt und betreut worden. Bisher hat das Institut seit 1950 etwa 320 Bände veröffentlicht, darunter die vierten Jahreskapitel Zeitgeschichte, also in vier Heften jedes Jahr erscheinende Zeitschrift des Instituts. Seit 1953 mit bisher 40 Bänden und vier Heften sind aus einem Band gebunden und vier Bände Bibliografie. Es handelt sich hier um die größte oder die auflagenstärkste geschichtswissenschaftliche Zeitschrift der Bundesrepublik mit 4700 gedruckten Exemplaren. Davon gehen fast 1000 an ausländische Bezieher. Die Publikationen, ich will sie nicht alle aufführen, natürlich nicht, erscheinen in 6 Reihen und in mehreren Einzelveröffentlichungen. Daneben gibt es aber auch populärere Formen von Veröffentlichungsreihen, so etwa 2 Reihen im DTV Taschenbuchverlag, die deutsche Geschichte der neuesten Zeit, bei DTV, die seit 1984 erscheint, in 30 Bänden, sind fehlen noch 2 oder 3 Bände, und die DTV Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, die abgeschlossen damals von Martin Borchardt, dem späteren Direktor des Instituts, an Helmut Schneider veröffentlicht, in 16 Bänden. Einige dieser Bände haben außerordentlich hohe Auflagen erzielt, also etwa die Bände in der DTV Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts liegen mehrere Bände bei Auflagen weit über 100.000 und einer sogar bei 180.000. In der neuen Reihe der deutschen Geschichte der neuesten Zeit, die den Begriff der Zeitgeschichte sehr weit ausdehnt, nämlich bis 1815, sind die auflagenstärksten Bände jetzt ungefähr bei 20.000 bis 25.000 Exemplaren. Damit kamen die eigentlichen Forschungspublikationen, dazu in erster Linie auch Quellenpublikationen, kann ich Ihnen auch nicht alle aufführen, nur damit Sie einen Schwerpunkt oder die Schwerpunkte sehen. Darunter sind beispielsweise die Akte zur Vorgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, die gemeinsam mit dem Bundesarchiv in 5 starken Bänden 1979 bis 84 erschienen sind. Dann die Akten der Parteikanzlei der NSDAP. Es handelt sich hier um eine ganz seltsame Edition, muss man sagen, mit 6 Bänderegisten und die Texte in 30.000 Blatt mikrofischiert. Das ist nämlich die Rekonstruktion eines verloren gegangenen Bestandes aus Empfängerüberlieferungen, das ein Archivar die Habe zu Berge treibt, zum Bestehen treibt, aber aus denen ist das eine interessante Sache gewesen. Schließlich gibt es weitere Editionen zu einzelnen Bereichen, also etwa Hitler-Dokumentationen von 1925 bis 1933, sind bisher 2 Bände erschienen, Goebbels-Tagebücher, ein Unternehmen, das immer wieder durch die Presse ging, nicht immer zu unserer Freude, die alte Ausgabe. Bände und die von der neuen sind bisher 3 Bände erschienen. Schließlich erscheint in diesen Tagen eine dreibändige Dokumentation der Gründungsgeschichte der CSU 1945 bis 1948 mit über 2000 Seiten. Daneben gibt es 2 Reihen, die nur Quellen veröffentlichen, die biografischen Quellen zur Geschichte nach 1945, wird jetzt ausgedehnt auf die gesamten Bereiche der Zeitgeschichte, sowie die Reihe Texte und Materialien, schließlich Hilfsmittel wie der Inventar zu NS-Quellen. Zu den Forschungsbereichen gehören die Zeit, die 20er Jahre, die gesamte Zwischenkriegszeit, aber auch eben die NS-Zeit, damit hat das Institut seinen internationalen Ruf erworben, schließlich die Nachkriegsgeschichte. Lassen Sie mich ein paar Stichworte nennen zur Veröffentlichung, die aus Forschungsaktivitäten hervorgegangen sind. So beispielsweise zur NS-Zeit, Bayern in der NS-Zeit in 6 Bänden, dann etwa das biografische Handbuch der deutschsprachigen Emigration in 4 Bänden, gemeinsam mit der Research Foundation for Jewish Immigration in New York. Schließlich das SPZ-Handbuch, gemeinsam mit der Arbeitsstelle der Nachforschung in Mannheim. Derzeit laufende Projekte sind etwa 1 über die Reichsschriftungskammer, 1 über Widerstand als Hochverrat. Da werden 7000 Hochverratsprozesse in diesem Bereich dokumentiert und erschlossen. Schließlich auch eine Zwischenkriegszeit mit einigen Arbeiten zum deutsch-französischen Vergleich, aber auch ein Projekt über deutsch-tschechoslowakische Beziehungen in der Zwischenkriegszeit. Hier mag besonders interessieren, dass wir neben 2 Arbeiten, die sich mit der Organisation mit der NS-Diktatur befassen, auch ein Projekt haben, was betitelt ist Abrechnung mit dem Faschismus in Italien. Dieses entstand einmal zusammen mit Herrn Elzer, als er noch Direktor des Instituts in Rom war und ein Mitarbeiter, der zeitweise dort arbeitete und jetzt wieder bei uns arbeitet. Das Institut ist primär ein Forschungsinstitut und dann ein Dienstleistungsinstitut. Das heißt, wir haben relativ wenige öffentliche Veranstaltungen, ein- bis zweimal im Jahr Podiumsdiskussionen, die zuletzt auch europäische Bezüge hatten. Im Vorjahr gab es eine internationale Bewegung stattfinden in Europa seit dem 19. Jahrhundert und jetzt im Frühjahr ein über 30 Jahre deutsch-französischer Vertrag. Daneben gibt es Einzelvorträge im Institut und natürlich von Zeit zu Zeit wissenschaftliche Kolloquien für Spezialisten. Gerade vor wenigen Tagen ein internationales Kolloquium über Regionen im Nationalsozialismus, auch im europäischen Vergleich, auch dem Faschismus und dem Frankismus in Spanien verglichen. Abschließend lassen Sie mich ein paar Sätze zu dem sagen, was die andere Kollegen gesagt haben. Für Stipendien haben wir wenig, nur zwei Doktorandenstipendien und ein Habilitationsstipendium. Universitätskontakte bestehen durch Lehraufträge, durch ein Lehrstuhl, den ich selbst habe, durch Habilitation, Lehrstuhlvertretung selbstverständlich, sind aber von mir abgesehen nicht institutionalisiert. Meine Damen und Herren, ich spreche damit ab und verweise Sie auf die Broschüre und das Gesamtverzeichnis, was außen aufliegt, für weitere Informationen. Haben Sie herzlichen Dank. Thank you.